Hellgrau hängt der Himmel über dem flachen Land. Es ist 7 Uhr früh. Auf dem kleinen Flugplatz in Hohn, 40 Kilometer von Kiel entfernt, kontrolliert der Pilot Werner Schweizer seinen Jet. 14 Meter lang, glänzend weiß, ein schmaler hellblauer Streifen zieht sich über den schlanken Rumpf. Ein sogenannter Learjet. Ja, ich mache jetzt nochmal die Vorflugkontrolle nach Checkliste. Und dann ist das Flugzeug sozusagen im Besitz des Luftfahrzeugführers. Und nach dem Flug gibt es wieder ab. Schweizer klettert in die Maschine, setzt sich ins Cockpit neben Co-Pilot Olaf Pelzer. Beide tragen schwarze Overalls, dunkelblaue Cappies mit dem Firmennamen GFD, Gesellschaft für Flugzieldarstellung. Für die private Firma arbeiten fast ausschließlich ehemalige Kampfjet-Piloten. Schweizer, heute 58, flog die Phantom, Pelzer, 46 Jahre alt, den Tornado. Zwei Minuten später hebt der Jet ab, im Auftrag der deutschen Luftwaffe. Pelzer dreht den Kopf nach hinten, erklärt die heutige Aufgabe. Kurz vorher ist eine zweite Mannschaft mit einem baugleichen Jet aufgestiegen. 10 Kilometer über der Nordsee ist der eine Jet Jäger, der andere Gejagter. Der jetzt am Funk ist, das ist einer von den Schülern, von den Radarleitoffizieren. Der wird uns jetzt übernehmen und diese Übungen erstmal durchfahren. Pelzer legt die linke Hand auf die Kopfhörermuschel, lauscht dem Funk. Zuerst steht Luftkampf auf dem Plan. Koordiniert wird das Manöver von einem Radarschüler der Luftwaffe. Er macht seine Jägerleitausbildung. Sitzt weit entfernt im Schulungszentrum im kleinen Erntebrück, 100 Kilometer östlich von Köln. Langsam wird die Wolkendecke dünner, das Grau wird lichter, blauer Himmel über der Maschine. Er hat uns also gerade angewiesen, dass wir simuliert der erste Fighter sind, der andere der erste Defender. Und dass der andere erkannt worden ist als ein feindliches Flugzeug, das wir abschießen sollen. Simuliert natürlich. Schweizer fliegt eine scharfe Rechtskurve, taucht nach unten in Richtung Zielmaschine. Der kleine Zeiger am Höhenmesser rotiert. Langsam beendet Schweizer den Sinkflug. 2 Kilometer entfernt, in Sichtweite fliegt sein Gegenüber. Ein glänzend weißer Punkt im satten Blau. Der Auftrag ist ausgeführt. Natürlich haben die beiden GFD-Piloten keine Waffen an Bord. Es geht allein um das Zusammenführen der beiden Jets durch die Radarstation am Boden. Bei anderen Einsätzen wird dagegen scharf geschossen, auf sogenannte Schleppkörper. Diese schwarzen, 3 Meter langen, torpedoähnlichen Ziele ziehen die GFD-Jets an kilometerlangen Stahlseilen durch die Wolken. Kampfjets, Kriegsschiffe und auch Panzer beschießen die Flugzeugattrappen. Die Luftwaffe macht ja nur das Luft-Luft-Zielschießen mit den Zeitweiter-Raketen. Die sind natürlich relativ teuer, die Dinger. Wer am meisten schießt, ist eigentlich das Heer mit dem Gepard. Dann die Schiffe, bevor sie in Einsatz gehen, müssen gewisse Schießvorhaben machen. Das machen wir dann meistens in der Nordsee oder auch in der Ostsee. Da gibt es gewisse Schießgebiete, wo die diese Vorhaben machen können. Und keine Zivilisten gefährdet werden. Olaf Pelzer horcht auf den Funk. Ein neues Manöver steht an. Abfangjagd mit dem neuen Kampfjet der Luftwaffe, dem Eurofighter. So, wir haben gerade gehört, die Eurofighter sind jetzt gerade in die Luft gegangen. Das heißt, die werden dann bald aufschlagen. Eine Viertelstunde später registriert die Bordelektronik den heranrasenden Kampfjet. Das Warnsystem rät zum Sinkflug, soll eine Kollision vermeiden. Da kommt er, da links. Eine Minute später schiebt sich der Kampfjet ganz sachte immer näher an den Learjet heran, bis auf 5, 4, 3 Meter. Ein hellgrauer, matter Rumpf. Der Pilot schaut herüber, das Gesicht verborgen von Helm, Sonnenblende und Sauerstoffmaske. Keine Regung. Das Luftpolizeiflugzeug nähert sich einfach dem Airliner und beobachtet ihn. Er gibt eine genaue Beschreibung ab über Höhe, Richtung, wie das Luftfahrzeug aussieht, ob es eventuell bewaffnet ist, wie viele Leute drin sind, ob die Sonnenschilder unten sind, ob sie im Cockpit was Besonderes beobachten können. Das wird alles übermittelt eben. Noch immer folgt der Eurofighter, sinkt etwas tiefer. Der Pilot inspiziert die Unterseite des Learjets. Dann dreht er ab. Erhöht scheinbar lautlos die Geschwindigkeit, verschwindet unten im Wolkengrau. Im Ernstfall, so Pelzer, würde die Abfangjagd noch weitergehen, mit klaren, international festgelegten Signalen. Er würde im Prinzip mit den Flügeln wackeln und würde dann entsprechend vorwegfliegen und das würde bedeuten, man würde ihm folgen. Dann führt er uns zu einem Flugplatz und würde uns quasi andeuten, dass wir dort zu landen hätten. Nur im schlimmsten Fall, wenn Terroristen ein Flugzeug kapern und zum Absturz bringen wollen, wird dieses Prozedere nicht funktionieren. Vom Flügel wackeln, so Pelzer, lassen sich Flugzeugentführer nicht beeindrucken. Und einen Abschuss verbietet die deutsche Rechtsprechung, auch wenn Verteidigungsminister Franz Josef Jung im Ernstfall den Befehl dazu geben möchte. Für mich wäre sowas, was Jung gesagt hat, ein eindeutig rechtswidriger Befehl, den ich nicht mal ausführen dürfte, selbst wenn ich wollte nicht. Die beiden Piloten schauen sich an und lächeln, sind froh, Luftkämpfe nur noch zu simulieren. Schon taucht in der Ferne die grellgelbe Befeuerung der Landebahn auf. Schweizer setzt den Jet sanft in der Pistenmitte auf. Trainingsende bei leichtem Nieselregen.